Wir befinden uns im Jahr 2000X und es ist fast so, als würden wir in einem Videospiel leben. Ich bin Len Hikari. Willkommen in Dentech City. Die ganze Stadt ist durch ein Cybernetzwerk verlinkt, das alles miteinander verbindet. Meine Freunde und ich können dank dieser coolen Handhelds, kurz PETs genannt, mit Hilfe unserer NetNavis in der virtuellen Welt kämpfen. NetNavis sind Cyberkrieger. Meiner heißt Mega Man. Dann gibt es da noch die böse Seite, die World 3. Diese Verbrecher richten Chaos in Dentech City an, indem sie die Cybermatrix mit Computerviren infizieren. Zusammen mit meinen Freunden und ihren persönlichen NetNavis werden Mega Man und ich diese Viren löschen und die Gesellschaft von Chaos und Verbrechen befreien. Ein Klick Mega Man! Power hoch!